Erster von Salomo. Gott, gib dem König deine Weisheit. Er soll so gut entscheiden wie du. Zweiter, er soll dein Volk fair behandeln. Er soll den armen Menschen helfen. Dritter, die Berge und Hügel sollen Frieden bringen. Das passiert, weil der König gut handelt. Vierter, er hilft den armen Leuten im Volk. Er rettet die Kinder der Armen. Er besiegt die bösen Menschen. Fünfter, die Menschen werden ihn immer ehren. Das gilt so lange, wie die Sonne und der Mond scheinen. Sechster, er ist wie Regen für das Gras. Er ist wie Wasser für das trockene Land. Siebter, in seiner Zeit geht es den guten Menschen gut. Es gibt viel Frieden, solange der Mond da ist. Achter, er wird von einem Meer zum anderen regieren. Sein Reich geht vom Fluss Euphrat bis zum Ende der Welt. Neunter, seine Feinde werden sich vor ihm beugen. Sie werden im Staub liegen. Zehnter, die Könige von Tarsis und von den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Saba und Seba geben ihm Geld. Elfter, alle Könige werden vor ihm niederknien. Alle Völker werden ihm dienen. Zwölfter, er rettet die Armen, wenn sie um Hilfe rufen. Er hilft den Schwachen, die keinen Helfer haben. Dreizehnter, er hat Mitleid mit den Schwachen und Armen. Er rettet das Leben der Armen. Vierzehnter, er befreit sie von Gewalt und bösen Taten. Ihr Leben ist ihm sehr wichtig. Fünfzehnter, er wird lange leben. Die Menschen geben ihm Gold aus Saba. Sie beten immer für ihn. Sechzehnter, es wird viel Getreide im Land geben. Sogar auf den Bergen wächst viel Essen. Die Städte werden voll mit Menschen sein. Siebzehnter, Mann wird seinen Namen nie vergessen. Alle Völker werden durch ihn glücklich sein. Sie werden ihn loben. Achtzehnter, wir loben Gott, den Gott von Israel. Nur er tut große Wunder. Neunzehnter, wir loben seinen großen Namen für immer. Die ganze Erde soll seine Herrlichkeit sehen. Amen. 20. Hier enden die Gebete von David, dem Sohn von Isä.